Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Der Wanderer, willkommen zum Greifenklaue Podcast. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Und wie immer Bier und neue Melodie. Richtig. Ja, richtig. Und neuem Intro sowieso. Ja. Wir wollen heute vom Winter OPC die Preise verlosen, zumindest den ersten Teil. Oder mal sehen, wie weit wir kommen. Der Winter OPC. Lang ist ausgewertet. Los sind gebastelt, du durftest mitfalten. Ja. Kommen wir erstmal dazu, was die ersten Plätze durften sich aussuchen, was die sich ausgesucht haben. Da haben wir, der Markus hat sich ausgesucht, die Splittermond-Einsteigerbox, die er vermutlich mit seinen Kindern spielen wird, und den E-Book-Roman Tiefraumphasen. Genau, das war so eine Science-Fiction-Anthologie, die unter anderem André mitgeschrieben hat. Ja. Die Agonira hat sich das Brettspiel Last Friday ausgesucht von Heidelberger, von Heidelbergern, neuerdings aufgekauft von Asmodee. Und Teufel. Ja, da gibt es irgendwie ein Slasher-Sommercamp-Brettspiel, scheint das zu sein. Und außerdem noch Beyond the Wall, das PDF. Klaus Westhoff hat, glaube ich, schon beim letzten Mal auf seinen Preis verzichtet oder einen Teil seiner Preise verzichtet. Diesmal hat er auch drauf verzichtet und wirft das sozusagen die Preise wieder in die Runde. War heiß auf den Designpreis. Er war da auch hart im Rennen mit. Hat aber ein Häkchen nur den ersten Platz seiner Kategorie geholt. Ja, aber konnte sich alle anderen freuen, dass es mehr Preise für alle gibt. Ja, so. Hanna und Jörg, das Autorenteam, ganz neu dabei, hat sich von Game of Thrones das Grundregelwerk ausgesucht und ebenfalls von System Matters Verlag Kagematsu. Ah ja. Da wird ja eh eine Frau zum Mitspielen benötigt. Passt. So, und Zu hat sich ausgesucht von Feder und Schwert das Buch Der Elbenschlechter, ein Fall für Hippolyt und Jorge vom Troll. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und für Shadowrun 5 Datapuls. Ja, kurz zur Erklärung. Durften sich mal einen Preis frei wählen und einen kleinen Preis bis zu etwa 15 Euro. So. Hat auch jeder was gefunden. Ja, sehr schön. Und ist auch trotzdem noch einiges Cooles dabei. Ja. Dann wollten wir die erste Kategorie vorstellen. Das wäre In der Wüste. Und ja, als Gewinner haben wir Zalak, die Kristallsonne von Markus Sauerbrei für Masters of Umdar. Genau, Masters of Umdar ist ja auch eine Fate-Welt, quasi ein wenig an Masters of the Universe angelehnt. Und er hat halt in kurzen Szenen beschrieben, ja, wie man sozusagen Zalak, die Kristallsonne, finden kann, beziehungsweise wie man nach der Sternklinge sucht, genau, und dabei trifft man dann eventuell auf Zalak, die Kristallsonne. Ja, eigentlich ganz schön, also man hat ein paar Szenen, die man aneinander reihen kann, oder die ist aber nicht railroadig, kann auch sein, dass man halt abkürzt und gewisse Szenen auslässt, weil man vorher was schon geschafft hat. Fand ich ganz ansprechend. Liest sie auch so, als könnte man es leicht einbauen in seine Runde. Also wenn man jetzt sowas Masters-artiges spielt. Wäre auch nochmal was Richtiges für mich. Ja, muss ich mir mal angucken. Ja. Das Setting ist ja ziemlich unverbraucht. Ja, das Einzige, was mich jetzt sozusagen, ich habe jetzt so ein Fate gespielt, aber noch kein Turbo-Fate. Das heißt, muss ich mich nochmal umgewöhnen von Fate auf Turbo-Fate sozusagen. Aber Masters of Umdar ist tatsächlich auch auf meiner Liste der Sachen, die ich mir zum Free-RPG-Day nochmal kaufen will. zweite Platz. Genau. Heiliger Boden heißt es. Von, müsste ich schauen, ob ich jetzt. Ja, steht ja noch nicht auf allen drauf. Nicht jeder möchte genannt werden, aber hier steht es auch drauf. Bernd Schmidt, ganz unten. Genau. Im Prinzip ein nettes Western-Szenario. Universell gehalten. Kann man also sowohl mit Deadlands als auch mit Old Slayhand losspielen. Es geht darum, dass jemand eine Silbermine in die heiligen Jagdgründe der Indianer getrieben hat, sozusagen. Oder beziehungsweise in einer natürlichen Mine, wo sie die Toten bestatten. Da schürft er nach Silber. Und ja, der Schamane des Indianerstammes will nochmal mit ihm reden. Und naja, der Minenbesitzer heuert aber jemand an, um den Indianer loszuwerden. Der wird dann auch irgendwo verscharrt, der Schamane. Und naja, dann beschließt er da abzuhauen. Beziehungsweise, na, erst kommen die Würmer, genau. Ja, richtig. Das Ganze ist an Tremors 4 angelehnt. Wer hätte gedacht, dass sowas den zweiten Platz erringt, aber es ist wirklich gut geschrieben. Ich kenne nicht einmal die ersten drei Teile. Ja, jedenfalls brechen da dann die Würmer aus, deswegen gibt er seine Silbermine auf und verkauft die einem unbedarften Neuankömmling, einem Leomann aus Philadelphia, der dann wiederum die Charaktere anheuert, um sich zu schützen. Ja, und die können dann entweder die Würmer bekämpfen oder der Sache natürlich auf die Spur kommen, dass da vielleicht noch mehr hintersteckt, ja, warum die Würmer ausgebrochen sind. Also ich habe mir gedacht, da beim Lesen so schon überlegt, Mensch, da kannst du ja die Tentakel von Shadow of Brimstone nehmen. Ich habe schon gedanklich losgelegt. Sehr schön. Auch nett illustriert. Also händisch, aber durchaus nett. Ja, durchaus. Dann haben wir noch den ebenfalls zweiten Platz. Genau, es war ein doppelter zweiter Platz. Genau, der Wüstentempel von Gloria H. Manderfeld, also von Nerdgedanken, ist, wenn ich das richtig sehe, so ein Universal-Tempel. Also kann man, glaube ich, für jedes System jetzt, also ist jetzt kein System vorgegeben, kann man überall einbauen. Genau, man kann es auch in verschiedenen Zeiten einbauen. Das muss nicht Fantasy sein, das kann auch ein Shadowrun sein oder so. Genau. Und die Zeichnung kann man natürlich leider jetzt nicht sehen, ist überaus gelungen. Ja, man kann es natürlich runterladen, genau. Sie hat ja nicht umsonst den ersten Platz beim Designpreis sich geholt. Ja, es gibt auch einen Blogpost von ihr, wo sie beschreibt, wie sie es gemacht hat. Und das ist wohl tatsächlich händisch, die ganzen Linien, dass das halt. Also ein 3D-Effekt noch halt, ja. Ja, genau. Ja, gibt es ja auch mittlerweile Computerprogramme für, die das so zuordnen, aber das hat sie tatsächlich händisch gemacht. Ja, das sieht echt klasse aus. Absolut. Ja, lässt sich halt jederzeit mal irgendwo als Kleinigkeit einbauen. Ja, kann ich nur empfehlen, die ersten drei Plätze. Also gerade Platz 2 und 3 sind halt auch relativ universell einsetzbar, während Platz 1 mit, nicht wegen Fate, aber halt Masters of Universe lässt ja nun nicht überall mit spielen sozusagen. Ne, das stimmt. Frisches Ding. Ja, dann sind wir auch schon dabei, die zweiten Plätze zu verlosen. Mhm. Ja, da haben wir einige Preise ausgewählt. Ja, nächtelang haben wir gesessen, überlegt. Ja. Sozusagen, war ja gar nicht so leicht, weil man ja vorher nicht weiß, was die anderen genommen haben. Insofern muss man da immer eine Auswahl treffen. Ja, unter anderem haben wir zweimal das Ultima Ratio Paket, das wieder proppevoll ist. Ist auch wieder ein bisschen voller geworden seit dem letzten Jahr. Da ist nämlich dazugekommen, genau, eben dieses Grundregelwerk, das Lukeanische Reich, Protagonisten und ein Würfelpaket von 10 W4 Würfeln. Ja. Genau, das ist ja bekanntlich das Rollenspiel auf Basis des W4s. Dann haben wir hier die Lose. Sind insgesamt 6 Stück, weil es, wie gerade erwähnt, einen doppelten zweiten Platz gab. Ich nehme sie durch, du darfst ziehen. Ja. Auf der Rückseite ist immer eine 2, nicht wundern, das liegt daran, dass es immer der zweite Platz ist. Ich extra markiert, damit die nicht mit den normalen Losen vermischt werden. Das war nicht so die Hauptpanik, dass mir irgendwann passiert, dass eins dieser Lose in den falschen Topf kommt und dann findest du das auch nie wieder und du musst alles normal machen. Ja, das ist natürlich richtig. So, dann lüften wir mal das Geheimnis. Oh, hoffe ich gespannt. Achso, das ist Stefan Bushusen. Ja. Grimms Spukhaus. Mit Grimms Spukhaus. Den wir auch noch vorstellen. Genau, da gratulieren wir einen herzlichen Gruß ins Dungeons Lairs Forum. So, da haben wir noch ein zweites Paket. Ja, das geht an Markus Sauerbrei mit Runner auf dem Sprung. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Dann haben wir vom Uhrwerk einmal die limitierte Edition vom Lamentation, nee, nicht Lamentation of the Flame Princess, sondern vom Uhrwerk. Legend of the Five Ring, wird fast genauso abgekürzt, und zwar die limitierte Edition. Mhm. Darfst du einmal ziehen? Ja. Die reiche ich dir mal feierlich. Das geht an Gloria. Dann haben wir die Iron Kingdoms von Ulysses als Hardcover. Ja. So, darüber darf sich freuen. Ja, wir hatten den Namen gerade. Ich habe leider ist jetzt so klein, dass ich es nicht lesen kann. Ja. Aber Bernd war, glaube ich, der von. Genau, Bernd Schmidt müsste gewesen sein. Bernd Schmidt. Heiliger Boden. Genau. So, außerdem von Ulysses Earthstone als Hardcover. Hm. So, man, das Spielerhandbuch müsste es sein. Das geht an den Rorschach-Hamster alias Christian Sturke. Jawohl. Super. Herzlichen Glückwunsch. Der für seine Oldschool-Tabellen bekannt ist und uns auch hier eine präsentiert. Werden wir noch vorstellen. Und als letztes haben wir noch das Brettspiel Argo. Ja. Das geht an Mark Geiger für die Savanne der Nacht. Wohl jedenfalls etwas Oldschooliges. So, sind wir im zweiten Platz schon durch. Mhm. Kommen gleich in den Umschlag. Ja, und wir können die ersten drei Plätze vom Jury vorstellen. Ja. Da haben wir auf den ersten Platz die Dschungelzufallsruhe von Zu. Mhm. Auch sehr cool. David, den man immer in der Google Plus Gruppe antreffen kann. Am besten tut man diese in eine Box. Oh nein, ich hätte es vorher zuschneiden sollen. Etwas zu viel Rand am Blatt. Man braucht noch zwei W6, die farblich unterschiedlich sind. Und ich würde sagen, wir würfeln mal beide ein Ergebnis aus. Ja, sehr gerne. Und interpretieren es dann. Genau, also die Position des Würfels sagt nämlich auch, was passiert. Und zwar die Position des hellen Würfels. Und die Position des dunklen Würfels flavert das denn an. Gutes Konzept. Ja, gibt's, kommt, glaube ich, aus Warnheim. Okay, wir haben die Höhle und ich habe eine 6-6 gewürfelt. Beide landen auf der Höhle. Das heißt, wir haben einen 6x6 Meter großen Höhleneingang vor uns im Felsen, der zum Geheimtempel der Waldspinnenkultisten führt. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal bei Waldspinnen. Genau, das verzweigt sich jetzt ja. Wo man über alte kaputte Spinnennetze stolpern kann. Und zwischen den Kokons seltsame Knochen findet. Oh. Zwischen den Kokons und den Netzen. Ja, das wäre zumindest eine unheimliche Zufallsbegegnung. Ja. Dann überlasse ich dir mal das Feld. Genau, mache ich mal was. Mal sehen, was bei mir rauskommt. So, ich hätte jetzt mal getippt, Eingeborene. Das heißt also, ich begegne einer Familie von Eingeborenen, die Händler sind. Jawohl, ja. Es hätten auch Kannibalen sein können. Ja, also ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Die Größe des jeweiligen Feldes bestimmt ja zugleich auch, wie wahrscheinlich ist, dass man draufwirft, auch ob es am Rand liegt oder nicht. Wobei du viel sicher mit Eingeborenen ja auch was in der Mitte getroffen hast. Da kommt ja auch drauf an, von welcher Seite man würfelt und so weiter. Aber es ist auch schon ein cooles Ding. Definitiv. Und mal was anderes. Ja. Ja, auf dem zweiten Platz ist der Rorschach-Hamster gelandet mit Albträumen der grünen Hölle. Mhm. Genau, das ist ein ganz kurzer Flavortext, den können wir mal vorlesen. Die Kolonie der Stadt der Träume auf dem wilden Kontinent Nahakat wird von Grauhafen in bewährter Tradition beherrscht. Korruption, Gewalt und Willkür sind an der Tagesordnung, halten sich aber trotz allem im Hintergrund, während Handel und Kommerz die Straßen füllt. Unzählige Händler bringen die Luxusgegenstände und Annehmlichkeiten der Zivilisation und füllen die Bäuche ihrer Schiffe und Fluggondeln mit den Schätzen des Dschungels. Wenn nur die Fieberträume der Dschungelpest nicht wären, die fast jeden Besucher befällt und deren unheilige Nachtmare und furchteinflößende Aberrationen in den Stunden des Zwielichts manchmal real werden, die Straßen durchschleichen. SC-Albträume können sich an den Aussagen des Spielers orientieren, anstatt an der ersten Tabelle, wenn gewünscht. Egal, was für ein Albtraum es sollte, er sollte immer auch ein paar menschliche Züge tragen. Ja, dann kann man sich hier seinen Albtraum auswürfeln. Oh, auch das machen wir mal. Das machen wir jetzt auch. Ja, so viel Live-Action. So viel Zufallstabellen. Das muss man ja honorieren. Also die größte Furcht des Träumers. W10 und W4. Vor Magie. Doch vor Aberglauben, Voodoo oder den Göttern sein können. Die Manifestationsstärke ist 9. Also der Gegner spricht etwa der Kampfstärke eines Orks. Der Modus Operandi. Er arbeitet mit Illusionen und Halluzinationen. Die Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung, W12 und W4. Er ist laut und macht sich mit einem Knurren bemerkbar. Die Dauer. Einen Albtraum lang und endet mit dem Erwachen. Dann noch ein W20 und ein W4. Die Besonderheit des Körpers. Hat Tentakel zum Greifen. Das ist ein super Albtraum. Und das Ziel der Erscheinung? Feinde, Gegner und Rivalen des Träumers. Achso, dann stehen hier noch ein paar Hinweise zur Dschungelpest. Macht einen Wurf gegen Krankheiten pro Tag. Bei Misslingen 2 Tage Fieberträume, dann ein erneuter Wurf. Misslingt dieser, wird ein Monster nach diesen Tabellen erschaffen. Ja, und danach wäre man immun dagegen. Ah. So dass halt, wenn man quasi einen dabei hat, der es nicht schafft, dann kann man dann seinen Albtraum bekämpfen. Finde ich auch wieder eine nette Idee. Super Idee, ja. Und da sind hier wieder echt unzählige Möglichkeiten. Also allein für Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung sind wieder W12 mal W4, also sprich alleine 48 Möglichkeiten, beziehungsweise die letzte Zeile kombiniert ja immer wieder was miteinander. Also mehr als 44 Möglichkeiten oder dann Körper und Fähigkeiten, W20 mal W4, also Wahnsinn. Ja, kreatives Köpfchen, der Roger. Ja, der macht immer gute Tabellen. Mag ich persönlich sehr. Auf den 3. Platz landet DSA, die weiße Haipu. Mhm. Dschungelbewohnerin. Ja, ich weiß gar nicht, wo dran das angelehnt hat. Ich meine, es ist auch ein irdisches Vorbild. Jedenfalls haben wir hier eine Hesinde-Kundige, die in Al-Anfa ihre Weihe erlangt und dann von dort aus in den Dschungel zieht, zu den Waldmenschen. Und zu der Auffassung gelangt, in eine paradiesische Welt edler Wilder gefunden zu haben und sich dort Motu Iti nennt. Genau. Und von den Dschungelmenschen aufgenommen wird. Und quasi dort gibt es 2 Häuptlinge, den Friedenshäuptling und den Kriegshäuptling. Sie featuret den Kriegshäuptling und hat, da sie aus der sündigen Welt entstammt, halt bringt sie ihre Vorurteile mit und versucht die normalen Menschen dort zu vertreiben, sage ich mal. Mhm. Genau, gibt auch Szenario-Vorschläge für diesen NSC, dass man zum Beispiel mit einer, dass sie gilt ja dann erstmal als verschollen, dass man nachher sucht sozusagen, genau. Dass es damit beginnt und dann halt darauf stößt, dass sie da gar nicht weg will. Ganz im Gegenteil, dass sie da gerade, dass die Wilden, die Waldmenschen dann sozusagen ihre Umgebung überfallen oder jetzt sehr aggressiv sind, dass man sich damit auseinandersetzen kann und muss. Ja, lässt sich natürlich auch recht universell verwenden, die Idee, dass es ja keineswegs auf DSA beschränkt. Gut. Genau, das kann man natürlich als gut als Aufhänger nehmen, um in den Dschungel zu gehen und dann die beiden Zufallstabellen zu benutzen. Ja, das ist alles kombinierbar. Das ist echt gut kombinierbar. Ja, ja, waren auch schon. Schön. Das waren die 3 Inseln. Schöne Idee. Wir nehmen heute aus der Losbox die Würfel raus und kommen zu den 3. Plätzen. Hier gibt es 7. Warum, fragt man sich. Weil bei Auf dem Sprung gab es 3 3. Plätze. So, da haben wir, dann rufen wir das in die Preise. Was durchgemischt. Wir fangen an von Ulysses mit dem DSA-Regelwerk als Taschenbuchversion. Das bekommt. Spannung steigt. Ja, das passt. Tobias Gehring, von dem wir gerade noch gesprochen haben, mit seinem weißen Halbbuch. Die weiße Halbbuch, genau. Ich vermute, der hat das nicht abgewechselt. Höchstwahrscheinlich kann das noch einige Male gebrauchen für seine Gruppe. Jawohl, dann haben wir zweimal das österreichische Rollenspiel Finsterland. Mhm. Ein schönes Steampunk-Rollenspiel mit Wiener Charme. Oder Wiener Schnitzel. Die gibt es da auch. Mhm. Oder man wird zu Wiener Schnitzel, wenn man nicht aufpasst. Das gewinnt von Auf dem Sprung Michael Bauer. Jawohl. Mit seinem generischen W6-System. Ja, das wollen wir auch vorstellen. Jawohl. Und das zweite Mal Fensterland geht an. Ja. Der Ceres Express. Das war das Spukhaus im Weltraum. Ja. Also die Spukstation, besser gesagt. Für 1880. Und es ist von Ackerknecht. So. Ah. Ja, da bin ich gespannt. Da wird sich vom Geschmack her kann ich mir gut vorstellen, dass ihm Finsterland gefällt. Dann haben wir von Manticore Schnutenbach. Das ist ja quasi der, so eine Art Warhammer-Verschnitt. Ja. Mit reichlich Abenteuern, einem schön beschriebenen Dorf. Sehr bodenständig. Ja, auch sehr dreckig, was mir wieder sehr gefällt. Darüber darf sich freuen Henning Bassi. Unheil über Engersaal. Ebenfalls ein DSA-Beitrag. Mhm. Vom Zauberfeder Verlag aus Braunschweig. Das schöne Buch Steampunk Soldiers. Mhm. Ja. Das ist, ja, wer auf Steampunk steht, das ist quasi auch als Rollstuhl-Quellenbuch tauglich. Ja, das geht an Kait Ramdani. Der hat sich, als die Kerle noch Keulen hatten, eine Urzeitkulisse für Fiasco gebaut. Ja, auch sehr nett. So, dann haben wir mal Game of Thrones, und zwar die Nachtwache. Mhm. Hat, kommt ebenfalls von Manticore. Das erhält Nick Dyson. Seinem Deadlands-Beitrag Need for Speed Reloaded. Oh, weiterer Western-Beitrag stellen wir noch vor. Und als letztes haben wir noch das Miniaturenspiel, nicht das Brettspiel Android Mainframe. Ein eigenständiges Brettspiel in diesem Android-Universum. Hm. Android. Nee, Android ist das Handy. Android ist das Betriebssystem, ja. Aber gut, das ist ja kein geschützter Begriff. Von daher mag ich ja auch. Ishango von André Sian Hui Frenzer. Genau. Vom Blog. Ich krieg's nicht zusammen. Klingt aber Cthulhuid. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist auch wieder, das heißt seit Jahren mit Cthulhu-Beiträgen dabei. Hat auch wieder einen sehr schönen geschrieben, diesmal für Cthulhu Now. Ja, stellen wir mal vor, dann schreibe ich lieber mal drauf, was er gewonnen hat. Ja. Ja, allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Soweit erstmal herzlichen Glückwunsch, genau. Dann kommen wir zur Brustlosbox, würde ich sagen. So. Jetzt wird's aufgelegt. Aber erstmal können wir die nächste Kategorie vorstellen. Da hätten wir im Spukhaus. Ja, also wir haben auf dem ersten Platz gelandet Dark Sense Manor von Hanna Müllmann und Jörg Hagenberg. Mhm. Ebenfalls Fate-Regeln. Und zwar diesmal für die Welt von Eis und Dampf. Ja. Von den Fuchs. Genau. Ein Kriminalfall, wenn ich das richtig gelesen habe. Quasi. Ein Kriminalfall, genau, bietet sich beim Spukhaus an. Wir haben also in dieser recht speziellen Welt von Eis und Dampf, also quasi, ich weiß nicht, ob du die Romanreihe kennst, ab und an mal mit zu tun und ein bisschen in Eis und Dampf auch reingelesen. Ist halt so eine Art, also ist erstmal eine Steampunk-Welt, die aber durch dieses Vereiste doch eine ganz eigene Note und einen ganz eigenen Charme bekommen hat. Mhm. Sehr cool eigentlich. Genau, die haben sich hier einen Fall zusammengebaut und dann ein Haus beschrieben, die Bewohner beschrieben. Dort scheint es zu spuken und man kann dem Ganzen nachgehen. Das Ganze ist natürlich geschickt mit den Fate-Aspekten verknüpft. Das heißt, zum Beispiel jeder Raum in dem Haus hat einen Fate-Aspekt um das Haus herum. Gibt es auf der einen Seite die Klippe, auf der anderen Seite das Dorf Orkney oder das Grab des kürzlich verstorbenen Lords, der den Fall auslöst. Genau, ist der die Spukerscheinung ist, dass der verstorbene Lord wieder gesehen wird. Genau. Jedes davon hat halt seine eigenen Aspekte und die ganzen Bewohner haben natürlich auch ihre eigenen Aspekte und so kommt der Fall halt langsam ins Rollen. Genau, also die Witwe beispielsweise ist dem Wahnsinn verfallen und eine Haushälterin ist noch mit verschwunden. Ja, das gilt es also dann zu lüften. Genau, kürzlich ist quasi noch die Haushälterin oder die Maid oder irgendwie am Haus angestellt. Die Küchenhilfe ist verschwunden, genau. Ja. Die die Haushälterin, die ist nämlich ein tyrannisches Biest als Aspekt. Ja, da lässt sich was sehr Schönes mit zusammenbauen. Genau, neben dem Fall wird noch aufgezeigt, wie es so weitergehen kann. Also quasi mit dem Lösen des Falls ist nicht zwingend alles schon gelöst oder fertig. Mhm. Kann man noch dran weiterarbeiten. Also ja, auf eine Seite sehr viel untergebracht, sehr schöne Ideen. Also ja, einfach gut gemacht, haben nicht umsonst den ersten Platz sich erobert sozusagen oder bekommen. Ja, zweiter Platz. Stefan Bushofen, genau, der hat ein Rollenspielkonzept dargelegt mit Grimms Spukhaus. Genau, der ist ja unter anderem verantwortlich für Gamma Slayers. Mhm. Hat ja so eine Art, man könnte sagen, Mini-Rollenspiel in Richtung kleine Ängste geschrieben. Genau, wobei ganz niedlich die Ausrüstung denn der Kinder. Ja. Genau, also man spielt ja da Kinder, die in einem Traum gefangen sind. Das ist also auch entsprechend ein Spukschloss. Der Antagonist, so ist der Herr Grimmen, also so der schwarze Mann vermutlich, der so unter dem Bett lauert oder im Schrank. Und ja, genau, und die Kinder müssen vom obersten Stockwerk. Ja, im Dachgeschoss, glaube ich, da geht's ja los. Und dann müssen sie sich dann durchs Haus arbeiten. Genau, und das Haus ist halt auch ein bisschen näher beschrieben, ohne Karte, aber halt allgemein, das soll da kein Problem sein. Mögliche Gegner sind beschrieben und sehr schön fand ich die spezielle Ausrüstung wie Lebertran, der zwar eklig ist, aber Stärke plus 1 bringt. Oder den Feuerwehrhelm, der immun gegen Feuerschaden macht. Ja, oder der tröstende Teddy. Der Glitzermantel, der für einen Raum unsichtbar macht. Ja. Ja, auf jeden Fall ein nettes Konzept. Absolut. Auf einer Seite gut untergemacht. Und als letztes haben wir noch den Ceres Express. Genau. Ein Spukhaus in den Weiten des Äthers. Genau, für Space 1889 geschrieben. Genau, das war von Ackerknecht, da wo wir genau drauf gucken mussten hier. Der Farbdruck ist sehr zu empfehlen. Der Graudruck hingegen nicht. Wir haben im Prinzip einen österreichischen Weltraumfahrer, der sich seinen Traum einer eigenen Raumstation wahrmacht auf dem Merkur. Na, das wird so ein bisschen ausgearbeitet. Jedenfalls die eigentliche Begegnung oder ist so als quasi eine Zufallsbegegnung im Weltraum die Idee, dass man halt seine Station halt findet, die halt erstmal verlassen wirkt und die sich dann also quasi wie so ein Spukstation, also gibt es ja auch diverse Science-Fiction-Beispiele. Oh ja, haufenweise. Ja, genau. Mir fällt auch gerade ein Filmtitel auf der Zunge, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich habe es als Rollenspiel gespielt, mal vor 2 Jahren ungefähr, erst mit dem Turm. Ja. Dem Jenga-Turm. Also Dread heißt es, glaube ich, das Rollenspiel. Davon die Science-Fiction-Variante, also das Science-Fiction-Abenteuer, das war sehr, sehr cool. Mhm. So in diese Richtung geht das halt auch. Ja, ein bisschen Hintergrund ausgearbeitet, wohl auch an einen tatsächlichen österreichischen Weltraumfahrer angelehnt. War auf jeden Fall auch nett zu lesen, ja, und für Space 1889. Ja, kann man ja auch mal was machen. Ja, ja klar. Ja, wie gesagt, ich sagte ja schon vor unserer Aufnahme hier, dass ich ziemlich ja, überrascht, erstaunt, aber das Fate ja doch ziemlich beliebt ist. Ja. Also letztes Jahr kam ich auch noch, da haben wir auch etliche Beiträge. Fate ist dieses Jahr auf jeden Fall sehr beliebt. Das würde ich so unterschreiben, jawohl. So, dann machen wir es ganz einfach. Wir beginnen oben. Mhm. Und zwar mit dem Amrum Verlag. Der hat uns insgesamt 3 Romane spendiert. Unter anderem eine Anthologie von André, nämlich Mensch-Maschinen, glaube ich, ganz noch raus. Von Christian Günther, Die Aschestadt. Mhm. Da habe ich selber eine Leseprobe gelesen, muss sagen, ja, sehr, sehr gelungen. Der hat bei Blutroter Stahl so eine Kurzgeschichte abgeliefert. Unter anderem mit einem Crawling Wood, also mit einem Wald, der sich langsam ausbreitet. Das fand ich sehr faszinierend. Das, und das gehört wohl zu dieser Welt Aschestadt. Also das war, glaube ich, gleich die erste Geschichte, kann das sein? Ja, genau. Die habe ich mich dafür auch eingesetzt, dass die Auftaktgeschichte wird, weil sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Und außerdem gab es noch eine zweite Waldgeschichte, damit die auch örtlich relativ getrennt sind. Ja, und dann noch zu guter Letzt Vorjäger von Susanne Pawlowicz. Mhm. Jawohl, also fangen wir an mit Menschmaschinen. Jawohl. Ich will nochmal kräftig durch. Diesmal dürften wir ja doppelt dabei haben. So, darüber darf sich freuen Agonira, die auch einen Beitrag geleistet hat. Ritt, oder mehrere Beiträge noch sogar. Ja, sie hat ja schon, war ja schon auf richtig. Dem ersten Platz, genau. Hat aus dem Ritt auf dem Schrecken. Das Ganze gehört übrigens lustigerweise zu ihrer Sturminsel-Kampagne. Ja, und ich habe für den Weihnachtskalender habe ich das ja lektoriert auch. Genau. Die Sachen, die sie jetzt gemacht hat. Ich habe das ja alles klammheimlich auch im Forum alles mitverfolgt. Ja. Hat sich ja echt Mühe gegeben. Das muss man hier lassen. Und genau, das haben dann die anderen beiden Lektoren daran gearbeitet, die sie hat. Und ich habe dann noch mal reingespickt. Also das ist schon sehr cool, was sie sich da ausgedacht hat. Schon bei ja. Zum Weihnachtskalender gab es halt die Möglichkeit, auf so einem Echsenvieh zu reiten. Und das hat sie jetzt quasi die Idee nochmal ausgearbeitet auf einer eigenen Encounter-Seite. Das war schon also einfach eine gute Idee und hat natürlich zu, ich glaube, auf dem Sprung ist es mit eingereicht. Eine gute Idee dafür gewesen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jo, der zweite Roman, Die Aschestadt von Christian Günther, geht an Patrick Kurat für ein Spukhaus bei Shadowrun. Mhm. Ja, kannst du mal ziehen. Achso, ja doch, ja. Feuerjäger ist ja der ja. nächste Preis. Nehmen wir gleich hier mal einen von oben, ausnahmsweise. Den Roman bekommen André Frenzer. Beitrag Das Leid des Capre. Ja, auch Seanchui, genau. Seanchui Goes Relay, so heißt der Blog jetzt. Da ich ja drauf. Dann ebenfalls sehr cool vom Amt für Äther-Angelegenheiten. Die haben uns, ist ja hauptsächlich unter anderem Anja Bagus mit ihren Äther-Weltromanen. Mhm. Die haben uns zwar ein Äther-Deck-Kartenset zur Verfügung gestellt. Kann man unter anderem für Savage Worlds zum Beispiel nehmen. Mhm. Das ist doch eine nette Metallbox. Da gibt es aber 4, 5 verschiedene Ausführungen, deswegen will ich mich nicht genau darauf einlassen, welche das jetzt ist. Ja, haben wir 2 zur Verfügung. Wer kriegt denn 1? So. Das kriege ich ja nicht zu fassen. So. So. Alexandra Hauer. Jawohl. Mit einem Szenario für Auf dem Sprung. One-Shot-Charaktere für ein Steampunk-Setting. Vorurteil, was? Ja, das sind so Sachen, die bringen dich dann auch immer zu Verzweiflung. wenn du gleich. Einfach mehrere. Ja, genau. Vereint. Ja, gut. Bei solchen Sachen, da muss der gute André dann aber nachfragen, was. Für welche Kategorie möchtest du denn jetzt einreichen? Naja, gewonnen ist gewonnen. Genau. Müsst ihr jetzt recherchieren, für welche Kategorie das war. Ja. Auf dem oben kann ich das nicht entziffern. Ja, gibt es noch ein zweites Mal. Wer gewinnt das zweite Kartendeck? Das verrate ich dir. Und zwar, für Numenera, der Ackerknecht, wenn ich das richtig sehe. Jo. Also ein Numenera-Beitrag, der Tempel der Sandstürme. Nächster Verlag ist der Atlantis Verlag. Also man merkt, André ist gerade bei Buch-Kleinverlagen immer sehr fleißig. Mhm. Auch Peter Hohmann, ein alter Bekannter. Und der verlost eine Hardcover-Ausgabe der Romantrilogie Die Eherne Garde. Und außerdem haben sie noch ein Jahresabo 2017 für die Zeitschrift Fantastisch als Druckausgabe draufgelegt. Oh ja. Also erstmal die Romantrilogie. Ja. Tod an der Tollensee. An der Tollense. Von Arodatos. Für Vorurzeiten. Müssen wir nachfragen. An der Tollense, ja. So, drei Jahresabos haben wir noch. Mhm. So, und das erhält Hauke Weimann für seinen Beitrag Das Spukhaus. Das Thema im Spukhaus. Jawohl. Dann haben wir noch für den Beitrag Dreikin vom Lichtnauer. Und als drittes, das dritte Jahresabo. Ja. Das dritte Jahresabo bekommt Konstantin Hoppe. Auch ein Dungeon Slayers Beitrag, die Karawane des Todes. Ja, mittlerweile Redakteur bei Dungeon Slayers, auch bekannt als Blackeratz. Aha, Lektorat Agonira. Ja, man kennt sich. Ja, in der Tat wird Blackeratz kenne ich natürlich gut, weil der mal auf Slavention ist und Agonira wird dieses Jahr erstmals auf der Slavention sein. Oh ja. Kannst du sie also auch kennenlernen. Da werden wir selbstverständlich auch da sein. Ja, falls du noch bezahlst. Hast du schon bezahlt? Nein, ich habe noch nicht bezahlt. Ah. So, als nächstes haben wir den Artscript Fantastic Verlag, Verlag und Design, so, der uns richtig viele Romane zur Verfügung gestellt hat, nämlich 14. Uiui. Und zwar alle jeweils zweimal. Also 7 Romane zweimal. Ja. Da haben wir Vor meiner Ewigkeit von Alexandra Rass, Das Schwarze Kollektiv von Michael Zandt, Dämonenbraut von Christina M. Fischer, Vampircocktail von Stephanie Mühlsteff und Denise Mildes, Wien Stadt der Vampire von Faye Winterberg, Fantasy Noir übernatürliche Mordfälle, eine Anthologie und noch eine Anthologie, nämlich Masken. So, ich würde sagen, du ziehst ein, ich ziehe ein. Jawohl, machen wir es gleich so. Erste vor meiner Ewigkeit geht an die Identifikation eines astronomischen Chaosfragments. Schöner Titel. Ah ja, das dürfte wieder Arodatos sein. Der zweite Band geht an Patrick Kurat. Desert Wars, ein Beitrag für Shadowrun Edition 5. Sehr gut. Der zweite Roman, Das Schwarze Kollektiv. Mhm. Hier. Ja, noch sind es auch letzter Bergpreis, ne? Ja. So, da haben wir für Das Schwarze Kollektiv Robin Hormel für Begegnung im Dschungel. Diesmal mit einer W30-Tabelle. Letztes Mal hat er Dungeon Slayer Sachen. Diesmal hat er sich quasi zum W30 weitergearbeitet. Jo, die ist nicht ganz so originell wie die beiden Dschungeltabellen, die wir hatten, aber kann man sicherlich als Ergänzung immer noch gut gebrauchen. Jede Tabelle gut gebrauchen. So, und das zweite Buch. Oh weia. Jetzt muss ich ja aber mal ganz doll raten. Ich sehe Gebirgszüge. Ja, ich drucke die Beiträge für die Losung in A6 aus. Also ja, vier das, auf einer Seite. Das macht es nicht mal ganz einfach, den Namen noch zu identifizieren, wenn er sehr klein drauf ist. Kannst du mir aber vielleicht geben? Kannst du es ja anhand des Beitrags an sich herausfinden. Auf jeden Fall eine Landkarte. Ich schreibe erstmal drauf. Ich kriege das noch während der Sendung mit etwas Glück raus. Sehr schön. So, das war das schwarze Kollektiv. Dann haben wir jetzt die Dämonenbraut. Ein Fate-Szenario. Beziehungsweise für einen. Diesmal ja, ist es lustiges. Alles Fate, aber alles andere Szenarien. Ja. Für Deponia ist auch rausgekommen. Erstmal ein Charakter und auf der anderen Seite halt quasi der Abenteueraufhänger. Und zwar vom Tütenclown erstellt. Lisa D. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Das zweite davon geht an Marcel Streeck. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ein Beitrag für Infected, wie es aussieht. Zombie-Rollenspiel aus Australien. So, dann haben wir als nächstes zweimal den Roman Vampir-Cocktail. Kannst du vielleicht zweimal ziehen? Jetzt suchen wir noch mal einen Namen. Vampir-Cocktail. So, das erhält. Ja, hier kann ich jetzt keinen Namen. Ah, doch. Oh, hatten wir gerade auch schon. Tütenclown Lisa. Ebenfalls wieder ein Fate-Beitrag. Das Lustige ist. Da ist mein glückliches Händchen wieder. Man konnte ja denken, die lagen jetzt direkt ineinander, aber beim Aufschneiden taten die es nicht, weil das eine ist für die Wüste, das andere nicht. Das heißt, die lagen schon, als ich sie ausgeschnitten habe, ganz an anderer Stelle. Also. Sehr schön. Das waren jetzt aber zumindest zwei verschiedene Bücher. Ja. Immerhin, immerhin. So, das war nämlich Vampir-Cocktail. So, du weißt ja, die Stochastik setzt bei mir aus. Zweite Vampir-Cocktail geht an. Und zwar an Johannes Pilger für seinen Beitrag ein wilder Ritt. Herzlichen Glückwunsch. So, das waren die Vampir-Cocktails. Dann geht es weiter mit Wien, Stadt der Vampire. Ebenfalls zweimal. Das ist immer beim Artskript Verlag. Das erinnert mich gerade an Vampire. Wien. Die Hauptstadt des Tremere-Clans. Die Heimstätte. So, und zwar darüber, dass ich freuen, abermals Mark Geiger mit einem erneuten mit einem Kurzregelwerk. Jawohl. Ein OPC-Kurzregelwerk. Jawohl. Ein OSR-Kurzregelwerk, genau, auf dem Sprung. Also wenn man mal keine Zeit hat, sein ganzes D&D-Regelwerk mitzunehmen, reicht das hier aus. Sehr schön, ja. So. Ah, und das zweite geht auch jetzt nicht. Alles versteckt. Entkommt mir nicht. So. Das andere Vampirbuch bekommt. Es ist wieder ein Fate-Beitrag. Und zwar, wenn ich es richtig lesen kann, Dirk Wellmer. Dann haben wir noch die Anthologie, zweimal Fantasy Noir, übernatürliche Mordfälle. So, Buch Nummer 1. Stefan Droste. Oh, den haben wir noch gar nicht gehabt. Für seinen Beitrag Der Neandertaler. Ein Dungeon World Charakterbuch von Vorurzeiten. Ja, mittlerweile bei System Matters. Ja. Der andere für Beyond the Wolf Ja. So, außerdem darf sich darüber freuen. Tja, also der Beitrag heißt Hunger's End, aber den Namen kann ich leider nicht entziffern, so leid es mir tut. Aber vielleicht weißt du, wer es ist. Kurzer Name, ich schreibe erstmal den Preis drauf. Auch das kriegen wir vielleicht noch raus. Und zwei Romane haben wir noch. Anthologie Masken. Mhm. Davon enthält eins Johannes Pilger. Den haben wir auch schon. Im Dschungeltempel. Eine Monsterbegegnung bzw. ein universaler Mini-Dungeon. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann haben wir noch André Pönitz für seinen Fate-Beitrag. Ich würde sagen, mittlerweile der Fate-Redaktion. Ja. Ah, und zwar für Seelenfänger. Das erscheint ja mal nicht bei Uhrwerk, sondern höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, bei der Redaktion Fantastik. Dass der Trailer ist schon erschienen. Man kann auch kostenlos was ein weiteres Stellstand darunter laden. Hm. Oder sich halt den Trailer von der Redaktion Fantastik kaufen für 8 Euro. Ja. Ja, ein nettes Ding. Also die Redaktion Fantastik hat sich da immer, sucht sich da coole Sachen aus, die sie machen. So, jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis wir die nächsten Preise haben. Ja. Ende des ersten Teils.